Gerbert holt seinen Koffer unter dem Bett hervor und zieht frische Sachen an. Die gefalteten Gebrauchten kommen in den Koffer und der verschwindet wieder unter dem Bett. Auf den Knien sagt er, »Herr, nach deinem Willen diene ich dem Volk von Kansas, und wenn es morgen dein Wille ist, werde ich den Mann verhaften, der die arme Miss Yvonne getötet hat.« Er setzt sich mit dem Aktenordner auf den Stuhl vor dem nutzlosen Schreibtisch und klappt den Ordner auf. Dann betrachtet er die Fotos von Miss Yvonne, indem er sie 5-mal durchblättert. 1 bis 5 zusammengezählt macht 15. Es ist ein furchtbarer Anblick, furchtbar, ganz furchtbar. Die Fotos da würden selbst das versteinertste Herz brechen. Was ihn immer wieder trifft, ist das Bettelarmband, offenbar fehlen da einige Anhänger und der Schmutz in ihren Haaren. Die arme Miss Yvonne, 24 Jahre alt, vergewaltigt und ermordet. Welche Schmerzen sie empfunden haben muss, welche Furcht. Der Pastor von Gerberts Kirchengemeinde behauptet, alle irdischen Schrecken und Schmerzen würden durch die Freuden des Himmels ausgelöscht. Das ist eine schöne Vorstellung, aber Gerbert ist sich da nicht so sicher. Er glaubt, dass manche Verletzungen selbst den Tod überdauern könnten. Ein schrecklicher Gedanke, der ihm jedoch einleuchtend vorkommt. Anschließend schaut er in den Obduktionsbericht, der ein Problem darstellt. Er besagt, dass Miss Yvonne mindestens 10 Tage, einen Tag hin oder her, in der ölgetränkten Erde gelegen hat, bevor die Leiche von der Highway Patrol ausgegraben wurde. Exakter könne man den Todeszeitpunkt unmöglich feststellen. Vielleicht hat Coughlin sie sofort hinter der verlassenen Tankstelle vergraben, vielleicht hat er die Leiche aber auch eine Weile aufbewahrt, möglicherweise weil er sich nicht entscheiden konnte, wo er sie entsorgen solle, oder aus irgendeinem kranken Grund, den nur er selbst kennt. Ohne einen genaueren Todeszeitpunkt braucht er jedenfalls kein Alibi, er ist ein bewegliches Ziel. »Allerdings will er geschnappt werden«, sagt Gerbert, »deshalb hat er sich ja gemeldet. Wie ein Mädchen, das mit dem Mund Nein, Nein macht und mit den Augen Ja, Ja.« Nicht, dass er einen solchen Vergleich jemand anderem gegenüber von sich geben würde, vor allem nicht gegenüber Ella Davis, nicht in dieser Epoche von Hashtag MeToo. »Ich glaube an Miss Yvonne«, denkt er. Er ist unzufrieden, dass sie nicht mehr in der Hand haben und überlegt, ob er noch einmal die Stuhlrunde drehen soll, verzichtet jedoch darauf. Stattdessen marschiert er zu Snack Shack, um sich einen Cheeseburger und einen Shake zu besorgen. Dabei zählt er seine Schritte und addiert sie. Nicht so gut wie die Stuhlrunde, aber doch ziemlich beruhigend. Dann sitzt er wieder in seiner einfachen Suite, die er vergessen wird, sobald er sie verlassen hat, wie so viele andere vorübergehende Unterkünfte. Er isst seinen Burger, er trinkt seinen Shake, bis der Strohhalm am Boden blubbert. Dabei denkt er daran, wie Coughlin gesagt hat, er habe den Fundort von Miss Yvonne geträumt. Das ist der Teil von ihm, der gestehen will. Irgendwann wird er es tun, und dann ist er geliefert.